Hallo, herzlich willkommen zum Knackpunkt, Folge 24, diesmal live aus Neo Gladbach. Heute mit dabei Angelo, der Tonspurvermisser. Das ist richtig. Sven, der Teamspeaker. Und mir, Christian, heute in der Sonderversion Osvaldo. Mhm. Heyo. Boah, das hier ist Aufnahme 2.0. Also für alle, die es nicht euch? Geht's gut. Für alle, die es jetzt wahrscheinlich in dem reinen Podcast auf der Seite, ihr seid immer noch meine Lieblinge, nicht mitbekommen haben, wir haben gerade einfach mal die derbsten Probleme gehabt. Beziehungsweise ich hatte die derbsten Probleme. What the fuck einfach, ey. Ich hab tausend, Echo, ey, ich hab's Echo, bestimmt, Echo. Ich hatte es bestimmt dreimal im Echo, ey. Ich weiß nicht, was das gerade war. Übel. Und das Problem ist, da ich gerade meinen Systemsound habe aufnehmen lassen, wäre auch theoretisch das dreimal in der Aufnahme gewesen. Deswegen habt ihr jetzt die reinste Form, die allerreinste Form des Podcasts Nummer 24. Denn ihr habt statt zwei Teile, habt ihr jetzt nur einen Teil. Und vielleicht ein bisschen Outtakes hinten dran oder vorne dran, je nachdem. Wir verlinken das hier irgendwie. Ja, sehen wir mal. So, also, was trinken wir? Ich habe eben eine 1 gewürfelt und das heißt für mich eine Dose Warsteiner. Ja. Unser Freund Angelo hatte sich einen schwarzen reingezogen. Das ist richtig. Er ist groß, er ist schwarz und er ist Abt. Und hinten steht was spitze, von dreieckige Mütze. Nee, ich gehe jetzt ja mal die nächsten Wochen in die ich habe mir mal vorgenommen, ich gehe jetzt mal in die ekelhafte Ecke. Ich werde mir jetzt ab jetzt jede Woche ein alkoholfreies Bier besorgen. Und es kosten. Warum? Und euch sagen, wie beschissen, also auf einer Skala von 1 bis ich töte mich gleich, es ist. Heute, wenn du dich in der ersten Folge danach direkt tötest, dann... Heute Bitburger alkoholfrei, isotonisch, erfrischender Genuss, Pilz. Und ich muss sagen, das habe ich auch schon getrunken, das ist unter den alkoholfreien Bieren so, das geht. Ja, aber wenn alkoholfrei, warum dann überhaupt Bier? Ja, weil es schmeckt einfach nach gar nichts. Es schmeckt ja, das ist richtig. Wie ein isotonisches, was auch immer Getränk. Okay, cool. Naja. Themen? So. Darf ich mal eins einfach mal direkt anschneiden, weil es ist, ohne Scheiß, es war überall in den Nachrichten. Ihr wisst, es beginnt mit, nein, jetzt ohne Witz, weil ich will das Thema echt nicht weiter durchkauen. Deswegen sage ich einfach mal direkt so nach dem Motto, damit man es nicht vorwerfen kann, wir besprechen keine tagesaktuellen Themen. Brexit, interessiert's euch nicht, mich mittlerweile nicht mehr, Punkt. Ich habe gesehen, dass es die Briten jetzt ganz plötzlich interessiert, nachdem die Sache durch ist, weil die, auf einmal die Konsequenzen bemerkt haben. Ja, richtig, weil man die Konsequenzen bemerkt und dann einfach mal so anfängt zu googeln. Was bedeutet der Brexit überhaupt für mich? Oh, scheiße, warum habe ich das überhaupt gewählt? Moment, dann warte. Dann diese umgedrehte Alterspyramide, wobei die alten Feuchtfürze einfach mal die komplette Zukunft der jungen Leute in den Sack gehauen haben und gesagt, warte, Europa, nee, ohne mich. Alter. Ja, selbst schon, wenn die sich nicht beteiligen. Aber ich finde lächerlicher, dass irgendwie mit 51,8 die Mehrheit schon so irgendwie eine kleine Mehrheit, so eine winzige Scheibe, dass das erlaubt ist, dass das geht, dass der Beschluss mit sowas war. Ich meine, stell dir mal vor, Mönchengladbach war jetzt praktisch so dieses kleine Reiskorn in der Waagschale, das jetzt dafür gesorgt hätte oder sowas, dass irgendwie sich NRW oder sowas jetzt unabhängig erklärt vom Rest von Deutschland. Geil, aber irgendwie dumm. Nein. Das wäre nicht so cool. Nee, also, okay, cool, wir sind unser eigener Staat, aber warte, wir sind unser, also dasselbe, was die jetzt gerade haben. Warte, hey, wir sind jetzt wieder unser eigener Staat. So, Moment, warte, wir sind unser eigener Staat. Fuck. Ja, genau das. Aber das ist so eine jetzt Sache. Jetzt muss so ein bisschen, bei mir ist die Sache, weil wie es ja in der Zukunft weitergehen oder so. Wenn das so bleibt, dann ist es ja ein bisschen scheiße, aber okay. Und einerseits, England könnte jetzt mit zerbrechen, weil dann hast du die Schotten, die vielleicht zu uns kommen, oder Nordirland, was sich mit Irland vielleicht wieder zusammensetzen will. Das feiere ich gerade so hart, dass irgendwie die Schotten schon gesagt haben, nach irgendwie 2010 oder wann auch immer das war, oder 2011, das letzte Referendum zur Unabhängigkeit vom Commonwealth oder so, dass sie das jetzt nochmal durchziehen wollen. Ja. Das war letztes Jahr, Mann. Das war noch nicht letztes Jahr. Das war letztes Jahr, dass die Schotten wollten. Wenn es länger als ein Jahr her ist, will ich eine Entschuldigung haben. Du guckst gerade nach, oder? Ja. Okay. Tja, und wenn es weniger ist, will ich einen Blowjob, aber nicht von dir. Was, du willst einen Blowjob von mir? Niemand will einen Blowjob. Aber nicht von dir. Ich dachte, du hast so gute Soundqualität jetzt. Nicht mal deine Mutter möchte einen Blowjob von dir. So. Aber zur einen Seite, England könnte es heiße gehen damit. So, das Referendum war 2014. Suck that. Wann 2014? Warte. Oh, warte, die Entscheidung dafür fiel schon am 21. März 2013. Die Durchführung war 18. September, Entschuldigung. Ich höre noch nichts. Egal, aber was willst du hören? Du hast nicht den Zeitpunkt gesagt, wo es gegeben werden muss. Ja. Ich habe gesagt, wenn es länger als ein Jahr her ist. Ja. Zweimal. Ja, willst du eine Entschuldigung, aber du hast nicht gesagt, wann du sie kriegst. Das Boah. Ist richtig. Ich möchte dir nochmal sagen, ich bin im nächsten Knackpunkt nicht mehr dabei, aus Protestgründen. Einfach, ohne Scheiß, einfach mal die nächsten 5 Knackpunkte aus Protestgründen. Das ist vollkommen okay. Sven führt hier also gerade seinen eigenen Sven-Sit durch. Das ist richtig. Der Sven-Sit aus dem Knackpunkt. Sven-Sit, oh. Aber der andere Gedanke ist, dass es, naja, wie es dem Rest von Europa gibt. Und dann so habe ich bloß von einem Teil der Familie gehört, so, oh, was ist, wenn jetzt die Griechen abhauen? Und ich so, die Griechen können doch nicht, die brauchen auch Geldunterstützung, ja, das heißt, die können gar nicht raus. Und wenn die eigene Währung machen müssen, werden die ja auch richtig am Arsch, also wollen die auch nicht der Währungsunion. Also, die haben keine Wahl, die müssen bleiben. Tatsächlich, ja. Die Briten, die brauchen bald auch erstmal ein Finanzhilfe. Ja, so, dann das nächste Polen vielleicht weg oder so, aber, ja. Lass doch Polen gehen, ist mir egal. Könnte schlecht sein. Ja, so. Dann, das Einzige, was der Gedanke dann war dieses, dass Atommächte, die wir in Europa haben, sind nur Frankreich und England. Das heißt, mit England weg, wenn jetzt noch Frankreich sich verpissen würde, dann könnte das arg dümmer aussehen. Aber solange die bleiben, wird wahrscheinlich keiner sich von Frankreich lossagen wollen. Ja, und die Franzosen werden das wieder ausnutzen. Ja, war das jetzt hier Marie Le Pen oder so, wollte ja jetzt auch schon, ja, wir wollen jetzt auch ein Referendum für Frankreich haben. Aber ich finde auch, Frankreich hat auch einen ganz anderen, hat auch so innenpolitisch auch einen ganz anderen Stellenwert zu Europa als jetzt, oder auch eine ganz andere Stimmung zu Europa als jetzt wirklich Großbritannien. Beziehungsweise England. Ja, Großbritannien hat sich ja auch schon immer rausgehalten. Mhm. Die waren ja eh in der Währung nicht drin und mit den anderen so raus, soweit es geht, weil die einfach eine Insel sind. Frankreich hat eher so noch die Best-Buddy-Stimmung zu uns. Eher noch als jetzt unbedingt Großbritannien. Deswegen, es hat sich nicht so viel verändert wahrscheinlich. Aber wir werden das ja sehen, in 2 Jahren haben die doch dann erst den Vertrag ausgeprügelt, was das alles bedeuten soll. Wahrscheinlich, ja. Tja. Wobei ja Jean-Claude Van Damme Juncker schon meint, so von wegen, ja, nee, das ist jetzt Nee, das muss jetzt schnell passieren. Also nee, da gibt es jetzt sogar keinen Grund mehr, warum die jetzt noch irgendwie länger drin bleiben sollen. Nee. Das, nee. Weil man nicht Wirtschaft und so ruinieren will, bloß dafür, dass die schnell raus sind? Ich meine, wie viele Jobs würden jetzt wahrscheinlich verloren gehen, wenn ganz plötzlich auf einmal alle Verträge neu aufgesetzt werden oder sonst was müssen, weil wegen Steuern und alles anders ist. Und manche Deals nicht funktionieren. Ja, das Thema ist einfach, das wird im Moment in den Medien rauf und runter gespielt und Leute, die mich persönlich, also freizeittechnisch interessieren, wo ich sage, da hole ich mir meine News her, auch die reden darüber und ich sag mir, okay, gut, ihr könnt alle die Fakten zusammenzählen, aber was es im Nachhinein bedeutet, Spätfolgen siehst du eh erst dann, wenn sie eintreffen und sie heißen umsonst dann wenn es egal ist. Dann, wenn es echt mittlerweile egal ist. Dann, wenn es zu spät ist. So, und bis dahin ist es den Leuten egal. Man sollte trotzdem so ein bisschen durchdenken, dass halt nicht eine grundlose Panik aufkommt. Weil du Panik hast gesagt, ist nicht so grundlos. Ich finde auch ehrlich gesagt nicht, dass wir jetzt unbedingt eine Panikstimmung haben. Ich habe eher das Gefühl, im Moment baut sich eher so wirklich durch die Bank weg eine ist mir scheißegal Stimmung auf. So, okay, ja. Cool. So, also eine trotzige ist mir scheißegal Stimmung eher. Noch nicht mal eine begründete, sondern eher so dieses, okay, sie wollten raus, ja, dann sollen sie jetzt gehen. Ist mir jetzt auch scheißegal. Ja. Verzieht euch. Bye. Tja, eins, was ich bloß gedacht habe, ist, dass... Die alten Säcke. Ich habe bloß eins gedacht, dass wir vielleicht dann mal aufhören sollten, so diese häufigeren Witze, die bei mir im Umfeld auch so gemacht werden, wie so, ja, wann denn endlich Bayern sich loslöst oder so, oder dass Bayern eigentlich gehen kann. Ich meine, hey, ich nehm's zurück, es tut mir leid, Bayern war nicht so gemeint, es war halt bloß ein Scherz. Nein, Bayern, du kannst... Wir brauchen keinen Brexit. Nein, Bayern, oder du Brexit, kannst... Brexit? Es ist der Brexit? Was? Brexit? Für was jetzt? Für Bayern? Bexit? Bexit. Der Bexit, Junge. Tja. Egal. Das ist ja, jetzt mal ohne Scheiß. Ich bin kein Engländer. Ich bin auf die Engländer nicht angewiesen. Scheiß auf die Tommies. Nein, Quatsch. Aber, wie gesagt, Spätfolgen kriegst du sowieso erst mit, wenn soweit ist. Und kann man jetzt noch gar nicht richtig absehen. Vielleicht wird jetzt viel zu viel Panik gemacht und viel zu viele Ängste geschürt und im Endeffekt ist es gar nicht so schlimm, was da an Spätfolgen kommt. Aber es kann mein sein. Guinness! Was? Das Guinness! Ja. Heineken. Ist echt so. Kilkenny. Ja, Guinness. Strongbow. Ist Heineken. Hast du gerade Bonbons gesagt? Strongbow, du Horst. Er sagte Strongbow, ja. Bonbon? Alter, hol das Echo aus der Leitung. Strongbow! Wasch dir die Füße auf der Dreck. Bonbons! Strongbow! So, okay, ist der Brexit jetzt quasi Brexit aus dem Themenbereich? Der ist jetzt komplett für mich weg. Deswegen. Abgehakt, weg. Okay, gut. Aber wie gesagt, man soll uns ja nicht vorwerfen können, dass wir nicht über tagesaktuelle Themen sprechen. Ja, das ist richtig. Ich fand übrigens, ich hatte letztens eine nette Diskussion über den Warcraft-Film. Nicht die mit Bo, sondern zwei weiterführende. Und das war voll toll. Hey, ich will mir übrigens noch Warcraft der Film angucken. Ich sag, ja, Dschungelbuch ist auch ein guter Film. Und das ist alles, was ich zu Warcraft zu sagen habe. Ja, das ist seltsam. Sag mal, gibt's irgendwie überall nur die fucking Origins Edition zu kaufen? Achso, Entschuldigung, das ist jetzt... Wovon? Entschuldigung. Nee, ist okay, ist egal. Erkläre ich später. Ich hab den Film jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen, weil mich interessiert der auch gar nicht, weil mich interessiert das Warcraft-Universum auch so echt null. Also wirklich null. Also es gibt echt kaum anderes Film-Buch-Spiel und Universum, was mich echt noch weniger interessiert als das Warcraft-Universum. Da gibt echt kaum eins, das mich weniger... Twilight-Universum? Bitte? Twilight-Universum? Das Twilight oder... Ja, Twilight. Ja, Twilight. Er sagte Twilight. Hey, er hat alle Filme gesehen. Ich wollte gerade sagen, ich habe alle Filme gesehen. So. Mhm. Ja, doch, würde mich schon interessieren, aber so jetzt nicht viel mehr. Wie es zum Beispiel physiologisch dazu kommt, dass Vampire im Licht irgendwie glitzern. Warum Werwölfe neuerdings Hunde sind. Blitzrunde. Swexit, ja oder nein? Ja. Warte, was waren die zwei vor Exit? Swexit. Brexit oder? Sven, Exit, Swexit, ja. Okay, nächstes Thema. Also. nein. Aber darum geht's auch gerade nicht. Was er sagt. Oh Gott, ey. Okay, vielleicht kommen wir da mal einfach zu anderen Themen. Ich hab nächstes Jahr ab demselben Datum wieder die Chance für dieses Votum. Ich werde es wahrnehmen. Aha. Ist das so? Aha. Genau. Aha, 25.06. Ich werde dich dran erinnern. So erstmal aufschreiben, so 25.06. Ja, das ist quasi Heiligabend. Knackpunkt, warte mal, welche geplante Knackpunkt-Episode ist das dann? Also wir haben schon bis Episode plus 52. Also wir haben schon bis Episode 2000 vorgeplant, müsst ihr wissen. 54. Erst? Nein, plus 54. Ach so, ich dachte, 52 Wochen mehr. Ich wollte gerade sagen, so wie viel Pause habt ihr eingeplant? So ein halbes Jahr oder was? Weil ich sagte plus 52, wir sind jetzt bei 24. Nein, weil ich hatte am Anfang falsch verstanden, dass wir dann erst so bei Episode Schlag mich tot werden und nicht, dass die noch drauf gehen. Ja, wir sind erst bei Episode 54. Ja, deswegen so, wie viel Pause habt ihr bitte eingeplant? Pause? Was zum Teufel? Gab's bis jetzt schon Pause? Nein. Klar. Nee, wir machen einfach die Folgen immer länger, das heißt, bei der Zeit haben wir eine durchgehende Folge nur noch. Okay. Und irgendwann. Cool. Also wir hatten jetzt anderthalb Themen, 23 Minuten, Leute. So. Ja, wo wir jetzt hier ein bisschen bei den Nachteilen von Demokratie gekommen sind, vielleicht mal über den Vorteil. Demokratie hat keine Nachteile. Habt ihr mitbekommen, wie jetzt scheinbar endlich ein kleines bisschen was Richtung Waffengesetze in Amerika gemacht wird? Ich meine, wie viele Schießereien hat es jetzt gebraucht? Eine. Sehr eine 230 Jahre lang anhaltende Schießerei, meinst du das? Okay, gut, richtig. Ja, eine. Weil aus mehr bestehen die USA ja auch gar nicht. Nur aus, Entschuldigung, 240 Jahre. Aus Waffen, Kartoffeln und Mais. Aus mehr bestehen die USA nicht. Ah ja, warte mal, und dem unendlichen Bestreben, Frieden der Welt Frieden zu bringen. Und Weißkopfadler. Und Weißkopfadler. Und zwar den Frieden bringen durch Mais, Kartoffeln und Waffen. Richtig, und wo findet und man das Ganze? Nur Erdöl in Mexiko. Dafür, was für Heilige. Gut. So, aber nämlich die Sache ist ja dieses, es gab jetzt... Er kriegt sich gar nicht rein. Er muss schon lachen, es muss gut sein. Nee, die Sache ist ja dieses, die haben ja in ihren verdammten Häusern einfach so diesen Gridlock, dass dort keine Gesetze durchkommen, nicht beredet werden, weil sobald einer über ein Gesetz reden möchte, was die nicht wollen, benutzen sie diese dumme Taktik, die bei denen drin ist, den Filibuster. Kennt ihr das? Den was? Sagt mir also nicht. Nein. Der Filibuster. Das ist... Ich kenn Blockbuster, aber nicht Filibuster. Ich glaube, das hab mal nachgelesen, das kommt sogar von dem Wort Piraterie oder so, oder vom Stehlen, einfach bloß, weil du stiehlst die Zeit, indem du einfach, solange du am Reden bist, darfst du nicht aufgehalten werden. Okay. Das heißt, wenn du kannst dann drankommen, den ganzen Tag durchreden und ja, tut mir leid, heute war dafür angesehen, dass wir darüber reden, aber wir können sicher das nächste Mal wählen, wenn das wieder als Thema bei der Versammlung ist. Das ist in 2 Wochen. Bis dann. Und nach dem Schema hat das die komplette Zeit jetzt natürlich die Waffenlobby gemacht, jedes Mal, wenn irgendwie auch nur ein Gesetz kam dagegen. Mhm. Und jetzt endlich haben sich verdammt nochmal die Demokraten hingesetzt, besonders der Chris Murphy, und hat dann gesagt, ja fuck it, ihr wollt filibustern, ich filibuster euren Filibuster. Okay. Bis wir, ihr jetzt nicht mehr filibustert, filibustern wir. Und hat dann mit irgendwie, ich glaube, 2 anderen Politikern einen 15-Stunden-Filibuster gemacht. Oh wow. 15 Stunden ohne Pause reden. Stell dir die arme Stenografin vor. Die wahrscheinlich irgendwann auch nur bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Ich gehe einfach mal davon aus, dass die in Schicht gearbeitet hat mit 3 anderen. Das hoffe ich für ihre Finger und ihre Hand. Ja, und dann, ich weiß nicht genau, wie das war, aber ist jetzt noch danach gekommen, dass das irgendwie doch nicht so ganz funktioniert hat, also haben sie ein Sit-In gemacht. Ein Sit-In. Okay. Ach, das habe ich gelesen, oder, ja. Oder ein Swexit, verstehe ich jetzt nicht. Nee, wirklich ein Sit-In, den auch noch weiter lahmgelegt. Und dann war die Sache, die Republikaner konnten dagegen nichts wirklich machen, auch der Chef des Hauses nicht. Also hat er das Einzige gemacht, was er dagegen tun konnte. Die Kameras für den Sender, der dort alle Diskussionen überträgt, ausgeschaltet. Alter. Aber was haben natürlich die Politiker gemacht? Oh, ja, ist ja voll aufregend hier und so. Und plötzlich haben selbst Jugendliche verdammt nochmal zugeguckt bei Politik. Yeah. Ja, guck dir den crazy Bullshit an, der da läuft. Alter. Das ist ja noch besser als in der Ukraine. Da fliegen einfach die Fäuste. Ja, das ist richtig. Oder in der Türkei, da fliegen noch mehr Fäuste. 2-mal. Nee, aber glaubt ihr, dass das was bringen wird oder dass es wieder in den Sand verlaufen wird? Werden Waffengesetze kommen, dass wenigstens vollautomatische Waffen wie das AR-12 oder so wie viele Rednecks so verkauft werden? Google es. Weniger als man denkt. Irgendwie 10% der Leute sind bloß gegen die Gesetze. 90% sind dafür. Warte, die 10% sind sehr laute. So, für die letzten paar Male. Allgemein. Allgemein auch letztes Mal das Problem echt mächtige ist halt bloß 10% das. Sein. Nein, das sind einfach nur lang quatschende 10%. Und das hat man jetzt ja versucht zu filibustern. Also an der Bevölkerung der USA meinte ich. Ach so, 10%. Das meinst du, ja. Weil die Sache, dann ist ja natürlich, dass dort natürlich auch was Geld hintersteckt mit den Waffen und sonst was. Aber das Problem ist einfach, die Leute, wenn du ein Politiker bist, du versuchst ja trotzdem für die Leute, die ich gewählt habe, ein bisschen zu hören. Deshalb sagst du ja, schreibt mir, ruft an bei den Nummern und sonst was. Ich will hören, was die Allgemeinheit zu sagen hat. Ja. Und wenn gerade mal nicht eine Schießerei war, sagt die Allgemeinheit gegen Waffen, ja, nix. Und die Allgemeinheit für Waffen ruft alle 2 Tage an. Das ist auch richtig. Weil die Leute, die Waffen wollen, schlauer sind. Ach, wieso kann das funktionieren? Nee, weil die sehr, sehr wollen. Ja, aber aus und die Waffen nicht wollen, wollen sie halt bloß ein bisschen nicht wollen. Ja. Aber, oder wie wäre das, wenn so etwas bei uns mal als Gesetz vorkommen würde? Einfach bloß das Filibustern, dass das funktioniert. Ich kann dazu eine ähnlich witzige Situation, die sich tatsächlich zurzeit seit mehreren Monaten in dem Stadtrat von Mönchengladbach abspielt, dazu zitieren. Und zwar ist es so, dass wir 3 Plätze im Stadtrat haben, die, also sagen wir es mal so, Gladbach und Reit sind ja quasi mehr oder weniger zu einer Einheit verschmolzen. Aber Reit wollte ja unbedingt wieder unabhängig sein und zumindest sein eigenes Nummernschild. Dieser also Vorschlag, der Rexit, beziehungsweise der Rexit, so, und der Rexit ist, so Vorschläge müssen ja vom Stadtrat irgendwo, irgendwer da drin, irgendein Platz da. Und wenn es nur ein Mensch ist, muss der vorschlagen. Es war ein Mensch. Und zwar war es der Mensch von, wer war das? Ach ja, die Piratenpartei. Die haben nämlich im Stadtrat einen Sitz. So, die Piratenpartei hat das vorgeschlagen. Die Piratenpartei hat sich dann also stimmtechnisch verdoppelt, ja, auf einen zweiten Sitz ausgeweitet, weil die Partei auf einmal gesagt hat, das ist gar keine schlechte Idee, machen wir auch mit. Das ist Bullshit, das ist total unnütz. Ja klar, unterstützen wir. So, gut. Damit hatten wir also die Partei und die Piratenpartei. Arm in Arm. Eine starke Allianz. Für ein Nummernschild für Reit. Wir sind eine so weiterentwickelte oder so eine weit entwickelte Stadt mit einer so unendlichen politischen Einflussnahme, dass sogar die Partei Ja. Bei uns in Stadtrat kommen. Das ist richtig, aber pass auf, wir haben auch jemanden aus der NPD da. Derjenige aus der NPD ist allerdings, richtig, und derjenige aus der NPWAS, der ist rausgeschmissen worden aus der NPWAS. Wisst ihr, was das Witzige ist an Stadtratssitzen? Sie sind nicht daran gekoppelt, ob du in einer Partei bist oder nicht. Hast du den Platz? Hast du ihn bis zu den nächsten Wahlen oder bis du ihn freiwillig aufgibst? Und der Typ von der NPD denkt sich jetzt nur, fick durch NPD, ich bleib hier sitzen bis zum nächsten Jahr. So, dasselbe übrigens mit dem Typen von der AfD. Die haben nämlich auch einen Sitz im Stadtrat. Das Witzige ist, der Typ von der AfD hat irgendwann gecheckt, oh, die AfD ist ja ein bisschen rechts. Also ist der freiwillig gegangen. Hat den Platz aber nicht freigemacht, damit die AfD nicht noch jemanden da reinkriegt. Das ist so ein Rumgepitsche da oben. Das ist so geil. Oh, scheiße, ich habe mir das letztens von Stevie erzählen lassen. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Ich muss trotzdem, ich bin richtig dafür, weil das ist ja dann wenigstens Politiker, die eine ziemlich sichere Position mit ihrer Partei oder so. Ja, richtig. Und du kriegst damit ein Jahr lang eine böse Partei aus dem Stadtrat raus. Ja, also, dass sie wirklich ihre Zukunft in der politischen Laufbahn zum Teil aufgegeben haben, aufgrund ihrer Überzeugung. Ja. Und das ist leider bei weitem nicht so häufig, wie man es wünschen möchte. Das ist richtig. Also bloß Applaus für die richtige Wahl getroffen zu haben. Ihr wollt nicht mitmachen, Gerstlecher? Nee, ich versuche gerade... Muss applaudieren. Dinge. Ja, da kommt Applaus aus dem Off. Du suchst den Namen. Was? Nein, nein. Nein, ich suche keine Namen. Ich hoffe, jetzt sind wir dadurch. Sven, wolltest du nicht ein Thema haben? Ja, nein. Ja, wobei geht. Ja, es ist ja ein was habe ich mir hier aufgeschrieben? Ach so, stimmt. Entschuldigung, noch Geld. Ah, das soll das heißen. Ja, ich habe mir so einen Zettel mit irgendeinem handschriftlichen Scheiß. Ja, das ist halt. Das ist. Ich kann nicht lesen. Ja, ich konnte das jetzt hier nicht mehr lesen. Nein, die Sache war, mir ist das mal vorhin mal in einem Gespräch mit Christian einfach mal aufgefallen. Ich meine, Steam Summer Sale ist ja da, das muss man jetzt ja, kann man jetzt ja, ja. Keine mehr verschweigen. Das kann man ja schlecht verstecken, vor allem wenn da Sommer-Picknick-Aktion steht. Die Sache ist nur, ich bin echt ein bisschen stutzig geworden bei, wie war das jetzt, Phantom Pain? Mhm. Das Metal Gear Solid Phantom Pain, also jetzt ungeachtet dessen, dass es natürlich jetzt nochmal halt einen Rabatt hat. Es kostet normalerweise jetzt schon 30 Tacken. Ich dachte mir so, Moment, warte, das ist doch gar nicht mal so alt. Also es ist doch wirklich gar nicht mehr so alt. Da habe ich nochmal nachgeguckt. 1. September 2015, Steam Release. Und ich habe es schon zum Winter Sale letzten Jahres, habe ich es schon reduziert gesehen. Was ja okay ist, ne? Aber jetzt schon dauert 30 runter und nochmal 30% auf 20,99. Also ich will jetzt keine Werbung für das Spiel machen, was mir halt nur so ein bisschen, ist das jetzt gang und gäbe neuerdings, das Spiel so schnell im Preis sinken? Ist mir das jetzt, oder was ist da jetzt? So im Umkehrschluss, so sind also dann die neuen 60-Euro-Preise komplett ungerechtfertigt? Und komplett überzogen? Sind sie schon. Also ich finde standardmäßig 69 Euro für ein neues Spiel oder über 100 Euro von Konsole. Richtig, wir reden von Konsole. Aber oder über 100 Euro für irgendeine, keine Ahnung was, Edition, wo du dann drei Kostüme, einen Hut und einen Hund dabei hast, nö. Finde ich definitiv nicht gerechtfertigt. 120 Tacken sind 120 Tacken und 120 Tacken tun verdammt weh. Vor allem, wenn du merkst, dass nach einem halben Jahr das Spiel nur noch 44 Tacken kostet. Das stimmt, bei Fallout, da war die 120 Euro Edition, war da mit Kleinkram? Ja, der richtig. Das war nichts Brotbox. Großartiges. Warte mal, Brotbox und, nee, da war nämlich noch, der Pip-Boy war da nämlich noch bei. Das war ach so, 120? Das, ja, gut, okay, ja, das, ja. Das, okay, ja, warte das, mal, okay. Das war nicht die 120 Euro Edition. Okay, warte, doch. Nee, das war, glaube ich, die von Fallout 3, ja. Die 120. Genau. Ach so, okay. Die von Fallout 4 mit dem Pip-Boy. Hat sie die Brotboy, den Wackel, Nein. Ja, ich bin mir ziemlich Wackel sicher, dass die Pip-Boy Edition von Fallout 4 den Dings mit drin hatte und dass die, wenn das überhaupt, dann. Doch. Maximal aber ich glaube nicht, dass die nur 120 Euro gekostet hat. Ja, dann lass es 140 sein, die war aber echt nicht teuer. Hier, Limited Edition, die Pip-Boy Edition. Okay, ist jetzt bei einer Internetseite hier, schlag mich tot, will ich jetzt den Namen nicht nennen, aber die kostet hier 127, hier nur eBay. 160. eBay 119,99. die Xbox One Pip-Boy Edition. Also die kostet so im Schnitt so 120 bis 160. Okay, gut. Also, da hast du jetzt aber das dabei. Ich rede aber tatsächlich von Spielen, die 120 Euro kosten, wenn sie rauskommen, in der Mega Gold Super Special Edition. Du hast ein anderes Bild auf dem auf dem Cover sozusagen. Du hast ein anderes Cover und du hast anderen nicht tatsächlichen Inhalt. Mhm. Es ist nicht so, dass du irgendwie ein Artbook und Autogramme oder ein T-Shirt oder sonst was dabei kriegst. Nein, sondern nur Ingame-Content. Sowas nee, worauf ich ja hinaus wollte, war ja so eher, dass gerade die Fallout, also ich wollte ja nicht widersprechen, die Sache war nur, Fallout 4 war für mich jetzt halt ein schlechtes Beispiel. Ja. Weil, sag ich mal, preis-leistungstechnisch für mich zumindest, wenn ich bereit bin, schon mehr für sowas auszugeben, eigentlich einen guten Sammler-Gegenwert für mich jedenfalls hätte. Das ist richtig. Das ist wieder was sehr Geiles. Was auch cool ist, waren die Assassin's Creed-Teile, wo du diese Figuren beigehabt hast. Die fand ich auch recht cool. Richtig. Deswegen, aus Sammlersicht bestimmt ja, aber, interessant. Aber so, bei Pippo aber jetzt für ein reines Spiel, nur für ein neues Spiel, 70 Euro ausgeben, das ist oh, Scheiß. Nein. Ja, deswegen. Das ist, aber Christian, du wolltest eben noch was sagen, Entschuldigung. Ja, aber ich glaube, das war wie Gegenwert oder so. Aber die Sache ist ja, die Statue und das bisschen Zweck ist dann irgendwie auch 60 Euro oder 70, so je nachdem wie, dann so, nein! Okay, ich weiß nicht, ich hab selbst für was handgearbeitet. Ich bin zum Beispiel ein Freund von, ich warte ein Jahr auf anderthalb und hol mir die Spiele dann. Ich muss die nicht direkt beim Release haben. Ah, Christian, du streamst ja gerade, ne? Ja. Ah ja, okay, nee, das erklärt einiges. Nee, weil ich guck gerade beim Paketverlust oder so, du schwankst mal zwischen 2 und 12%, deswegen. Ja, mein Internet, mein PC, nee, mein alles deswegen, ist das Beste. Nee, ist ja okay. Ich hatte ja nur kurz vergessen, dass wir ja live sind. Deswegen möchte ich noch einmal Werbung für unsere Seite machen. Knackpunkt.net, Heim der Knackpunkt-Boys. Würste. Mit zwei N und ohne Punkt. Hi. Hi, mein Name ist Sven. Möchten Sie Zwerg ein T-Shirt kaufen? Könntet ihr beide weniger wie eine Sex-Hotline klingen? Das wäre sehr... Nein, nett. Okay, aber worauf ich halt hinaus wollte, war halt dieses... richtig. Aber, weil das ist echt jetzt wirklich mal unangenehm aufgefallen, weil ja, es ist echt kein Zeitraum. Das ist echt kein Zeitraum. Deswegen sind halt diese neuen... Das ist ja auch mittlerweile... Habe ich das jetzt falsch verstanden, dass es übrigens jetzt auch dauerhaft so bleiben wird? Oder ist das jetzt mal wieder nur so ein Trend mit, ja, die Spiele werden jetzt einfach mal statt ein Fuffi jetzt 60 kosten und in zwei Jahren 70 und irgendwie gibt's keinen Aufschrei, außer vielleicht mal eine Woche oder so? Spiele. Alle paar Jubelmonate. Definitiv immer teurer. Vor allem, es ist ja so, du kriegst ja nicht nur immer teurere Spiele serviert, du kriegst ja auch immer unfertigere Spiele serviert und du kriegst immer mehr von dem Dreck serviert. Ich bin großer Gegner von DLC-Politik. Ich hasse DLC-Politik. Warte, was für DLCs? Die wirklich einen Inhalt bieten oder Scheiß bieten? Nein, ich rede nicht von Kosmetik. Ich rede tatsächlich von Content. Okay, ja, muss man ja bei so. Es bleibt jedem selbst überlassen, hey, ich möchte die und die Kostümpalette für meinen Helden haben und ich möchte, dass die Welt vielleicht so und so und ich möchte vielleicht das und das Paket für Minecraft und keine Ahnung was und bla und Kicks und überhaupt und ja, schmeiß den Popschutz weg. Und aber wenn es um Content geht und es ist tatsächlich so zum Beispiel, in welchem Teil? Doch, Assassin's Creed 2. Da war das so, dass du mittendrin auf einmal einen Verlust von 2 Erinnerungskapiteln hattest. Oder 3. Ich meine, es waren 2. Du bist einfach von Erinnerung 11 zu Erinnerung 14 gesprungen. Nein, es war tatsächlich so. Lass mich nicht im Stich. Nein, von 11 bis 14 gesprungen. Das heißt also, 12 okay. und 13 haben gefehlt und die sind hinterher nachgeliefert worden als DLC. So nach dem Motto, okay, gehört zum fertigen Spiel. Weißt du was, können wir ein bisschen Geld mitmachen? Wir pflücken die zwei jetzt einfach mal raus und verkaufen die hinterher für 25 Euro. Nein, Ubisoft. Aber bester Witz ever, ich weiß gar nicht, ob ich den das letzte Mal erzählt habe, bester Witz ever, den ich in letzter Zeit über die Computerspielbranche gehört habe. Vorstellungsgespräch bei Ubisoft. Ja, ich sehe hier die erste Seite ihres Lebenslaufes. Da steht unten aber 1 von 2. Wo ist denn die zweite Seite? Naja. Gibt's als DLC für 50 Euro. Sie haben den Job. Schweinepriester. Old. Ja, natürlich, aber trotzem. Es ohne Scheiß, es ist einfach so. Und DLC-Politik und immer teurere und unfertigere Spiele und bla. Was ich hingegen relativ cool finde, ist die Möglichkeit zu Early Access und keine Ahnung was. Da bin ich schon wieder ein Freund von. Mag ich. Wenn du Bock hast zu sagen, ey, okay, aber ich probiere das Spiel DLCs jetzt so früh aus. Sind ja auch die Ausnahme, oder? Was denn? Content? Ich meine, es gibt natürlich viele, die solche machen, aber die Content, der eindeutig zum Grundspiel ist. Weil ich meine, du hast doch beim Witcher irgendwie das DLC oder sonst was da gehabt, was hinterher und sonst was liefert. Ja, kann ich mal kurz sagen, also das ist im Endeffekt wirklich nur leicht bis gar keinen Impact aufs Spiel habende und primär Alternative. Okay, gut, warte, sie hatten jetzt 2 neue Missionen. Da ist die Kamera, 2 neue Missionen. Und der Rest war wirklich nur Kosmetik im Endeffekt. Und da hast du bezahlt? für die DLCs hast du ja gar nichts gezahlt. Das waren insgesamt 13 Mini-Dinger. Also da unter anderem auch der New Game Plus Modus, der kam auch gratis. Und sie haben jetzt für, was ist das jetzt? Das waren jetzt 2 große DLCs. Da haben sie jeweils, glaube ich, 12 oder 15 Euro für genommen. Die beiden DLCs alleine. Hättest du aber, wärst du ganz krass gewesen, auch als 20-Euro-Spiele wirklich auch einzeln verkaufen können. Vom Umfang her. Also da war wirklich mehr als genug Content da, dass ich auch von mir aus gesagt hätte, okay, ich habe jetzt noch 15 Euro, nehme ich in die Hand. Okay, cool. Allein das Letzte, was jetzt Ende letzten Monats Blood kam. Wine. Richtig. Ich habe schon teilweise Leute gesehen oder so, die haben dann nochmal 30 Stunden nur in dieses DLC verballert. Das erste kostet dich auch locker 15 Stunden nochmal, wenn du alles machen willst. Okay. Deswegen so 1 Euro pro Stunde, so mit dem, was dahinter steckt, finde ich okay. Weil ich bekomme auch entsprechend was geboten. Wäre das jetzt nochmal für 30 oder so? Oder ey, ich habe schon fürs Hauptspiel schon den Fuffi ausgegeben, fuck it. Ja, Christian. Ich muss. Ja. Und du hast ja auch trotzdem ohne das Gefühl gehabt, ein gutes Hauptspiel zu haben, was komplett richtig ist. Also da kann man mich echt Fanboy nennen. Das ist die Art von DLC. Da kann man mich echt Fanboy nennen, aber ich habe bei dem Spiel auch gar nicht geguckt, ob ich das irgendwo günstiger bekomme. Das war wirklich so, okay, gut. Ey, ich habe alles im Vorfeld gesehen, reicht mir. Auch da gab's wieder so eine Grafik-Downgrade-Diskussion, bla bla bla, war mir aber auch scheißegal. Ich dachte mir so, okay, je weiter es gedowngradet wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass es auf meiner Maschine gut läuft. Weißt du? Weil es sah echt schon, ey, wenn du dir so den Vergleich von E3 und halt fertigen Spiel anguckst, ey, bei E3 oder so, da hättest du wahrscheinlich irgendwie einen Rechner gebraucht oder so, der wahrscheinlich nochmal 20% mehr Leistung hat als meiner. Um das dann halbwegs auf solange Niveau das nicht so schlimm ist wie Colonial Marines. Nee, so schlimm ist es auch wieder nicht. Es war halt nur, den Leuten ist in der Regel auch nur wirklich das, also wenn du es dir mal genauer anguckst, da wurden so ein paar Szenen gezeigt, zum Beispiel in Novigrad, das ist so die große Hauptstadt, so praktisch da jetzt in dem Teil. Da wurden dann, während du über eine Brücke geritten bist, wurde dann zum Beispiel so, ja, hier, guck mal da, so unter der Brücke oder so am Wasser, guck dir das Gras und da diese Steine an, die extra irgendwie so rausgearbeitet wurden, dass der Putz abgefallen ist oder irgendwie sowas, ne? Und dann, oh, zweiter Trailer, das ist dann dieselbe Stelle und oh, das ist jetzt eine zusammenhängende Wand und sowas und das ist jetzt gar nicht mehr so toll und ultra detailliert und wie auch immer, wo ich mir immer so denke, so, ey, das kannst du bei so einer Welt, die locker halbwegs die Ausmaße wie Skyrim insgesamt hat, mit dem Anspruch, keine Ladezeiten zwischen den Türen zu haben. Also echt so, Haus steht, Haus bleibt dauerhaft geladen, du gehst durch die Tür, Haus muss nicht extra aufgebaut werden, Haus ist da. Gehst wieder raus, gehst wieder rein, Haus ist dauerhaft da. Also mit dem Anspruch, dann sag ich mal, das Qualitätsniveau zu halten und auch so die flüssige Spielbarkeit zu erhalten, da ist mir gerne, dass das Grafik-Downgrade angeblich, was es war, war es mir wirklich wert. Wenn es überhaupt existiert. Also wenn es überhaupt existierte. Ja, aber die Leute, die sich so laut darüber beschweren, sind auch die, die zu viel Geld haben und Zeit. Also die haben dann auch die Rechner, um das zu spielen. Das stimmt allerdings. Ich bin zum Beispiel, ich bin Geringverdiener und 79 Euro für ein neues Spiel, egal ob es da jetzt ein Mega Deluxe Gold Edition oder sonst was von gibt, die tun nicht weh, aber die merkt man halt im Portemonnaie. Wenn ich mir jetzt für 69 Euro oder für 79 Euro oder was weiß ich was ein neues Spiel hole, dann muss mir das extrem was liefern. Das ist allerdings etwas, wo die Spieleschmiede nicht für verantwortlich ist, sondern wo ich sage, so, okay, ich muss halt das Risiko eingehen, mit den 79 Euro vollen Griff ins Klo zu machen. Ne? Also entweder informierst du dich vernünftig drüber und sagst, ja, gefällt mir und ist mir die 79 Euro wert, oder du lässt es sein. So, und deswegen warte ich lieber. Also bei vielen Spielen warte ich. Bei Division zum Beispiel habe ich nicht gewartet. Ich hätte warten sollen, aber egal. Aber glaubst du wirklich, es wäre irgendwie... Also sind wir jetzt schon angekommen. Es ist wie ein Autohändler. Ja. Ja. Wo wir so aufpassen müssen oder was. Oder wir werden mit einer klapprigen Kiste da kann man mich jetzt alt nennen, aber früher war es ja auch einfacher. DRM-freie Spiele. Wow, bis... Hey, du willst das nicht mehr spielen? So, ey, kann ich dir das abkaufen? Ja. Ja. Das heißt, ja. Na, da bin ich immer noch lieber für den schnellen Preiszerfall, den wir dank Steam haben. Das stimmt. Ein bisschen wenigstens. Weil so schnell wie dank Steam und anderen dann gibt es natürlich auch wieder so explizite Negativbeispiele. Also ich weiß zum Beispiel, wie gesagt, das ist mir jetzt nur bei Phantom Pain aufgefallen. Das kann jetzt auch auf jedes andere Spiel von mir aus übertragen oder nicht übertragen werden. Kann sein, dass es jetzt hier gerade nur passt. Aber mir ist es da halt extrem aufgefallen. Dann hast du natürlich auch die für mich dann krassen Negativbeispiele, also komplett gegensätzlich Negativbeispiele, wie dann zum Beispiel The Division. Wobei, das ist jetzt noch nicht so alt, also das hat noch nicht mal so ansatzweise... Dreieinhalb Monate alt. Das ist vom März. Okay, gut, bleiben wir bei GTA, sondern dann auch egal. Also, gehen wir zu GTA 5. Ja, aber das ist auch irgendwie lange, lange so halb raus gewesen und dann das und dann noch eh von den Konsolen und dann Top-Spiele. Ja, aber das ist zum Beispiel wieder diese scheiß DLC-Politik. Top-Spiele. Ich habe auch irgendwie gehört, wann war das? Irgendwie der Online-Multiplayer soll irgendwie bald abgestellt werden? Keine Ahnung. Ich habe GTA 5. War da nicht derbe reingehackt? Hm? Nochmal bitte. Christian. War da nicht irgendwie sehr viele Hacker unterwegs und es war, glaube ich, irgendwas Doofes wie, wenn zu schnell dein Geld ansteigt oder dein, ja, dass du halt sozusagen da dir selber Spaß, Geld gehackt hast oder so, wurdest du gebannt, richtig. Also haben die Hacker Leuten Geld zugeworfen. Ja. So nach dem Motto, hey, warte, und dadurch wurden die dann auch gebannt. Ja, so du hast gerade innerhalb von einer Sekunde 1 Million gemacht, so du hast aber nicht die entsprechenden Missionen gemacht, in denen das vielleicht irgendwie durch Boni möglich ist. Bye, bye. Ja, aber ich habe hier diese Hackgun, wo ich dir das Geld zuschieße. Das heißt, du bist gebannt. Ha, gewonnen. Ja, richtig. Hier, so, guck mal, bestes Gegenbeispiel. Kostet normalerweise 60 Tacken, ist gerade, weil wegen Steam Sale wahrscheinlich nur 40% runter und weil wahrscheinlich schon was älter, 14. April 2015. Aber es ist so, warum? Ist das jetzt wirklich nur der Name Rockstar? Weil ich meine, das Spiel, das wurde jetzt ja nicht so aus meiner Perspektive auch nicht wirklich irgendwie besser oder spielenswerter, als es schon am Anfang war. Es war halt nur mehr Content, den du halt hattest. Also du konntest halt mehr von dem machen, was du schon machen konntest, aber das hat's irgendwie nicht wertvoller gemacht. Ja. Weil das ist für mich eine Endlosschleife an Spiel. Und wenn, ob du jetzt unendlich plus eins oder unendlich plus zwei ist, bleibt bei mir halt bei unendlich viel Scheiße bauen. So ist er. So, Glückwunsch. Du hast jetzt für 20 Euro oder was auch immer, wie viel du da wahrscheinlich zusätzlich ausgeben musstest oder so, hast du dann jetzt einen Auftrag mehr gekriegt, bei dem du pro Stunde $50,000 mehr machen kannst, wenn du das grindest. Ja. Also es ist kein Zweifel, dass es richtig doofe Missionen gibt und doofe DLCs und Leute, die einfach bloß dafür Geld ausgeben und man nicht weiß warum. Aber deswegen, mein Punkt ist bloß, ich bin gegen sowas nicht kategorisch, weil es gibt gute und es gibt tolle und Sachen, die das leisten und die wirklich eine tolle Sache sind. Und besonders die Sache, wenn man sich denkt, heutzutage macht man nicht mehr wirklich Erweiterungen wie Diablo, Lord of Destruction Sachen. Und Lord of Destruction wäre eigentlich auch heutzutage DLC, weil du hast da, ja, was hast du bekommen? Irgendwie DLC. Ein Akt mehr ist auch nicht so viel. Assassine, Druide und sonst nichts. Das wäre aber schon heute ich hab's mehr als du eigentlich erwarten würdest. Also für ein DLC, ja, aber ich würde sagen, das wären 2 DLCs und ich meine, das war teurer als 2 DLCs. Du würdest wahrscheinlich $5 oder 5 Euro für jeweils eine der Klassen zahlen und bestimmt nochmal 10er oder 15 Euro nochmal für den Akt. Locker. Ich würde sagen, mindestens 57 oder so für. Nee, aber sagen wir mal locker und ja. Ne, deswegen, da zahlst du 20 Euro nochmal dafür. Ja, aber da bist du trotzdem unter 30 oder so und ich meine, Lord of Destruction war ein Vollgame. Echt? Also ich bin nicht. Ich weiß auch voll. Ich bin ein bisschen später zu Diablo gekommen, da muss man mich jetzt nicht fragen. Das ist aber altersbedingt. Warte, oder? Kam noch 2.1? Ja, ich war auch gerade so. Aber bloß so als Beispiel. Das heißt, es ist nicht, dass es halt keine Erweiterung oder so etwas gab und die hatten halt den vollen Preis und so etwas gemacht. Oder hat einer eine Ahnung, was Brood Wars gekostet hat? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Das war, glaube ich, auch Vollpreis-Game. Ja, obwohl es halt auch viel vom Original und mindestens Sprites. Ja gut, aber da sind wir jetzt zum Beispiel auch wieder bei einem Thema. StarCraft 2. Einmal Wings of Liberty, einmal Heart of the Swarm und einmal, was war das? Legacy of the Void? Ja. So, 3 Spiele, 3 Vollpreise, Legacy of the Void. Ich meine, das ist Legacy of the Void. Und ja, ich guck grad. Ja, 3 Spiele, 3 Vollpreise, zu jedem Teil, der rauskam, hattest du irgendeinen Bonus, super, mega Sonderkram dabei und bla bla bla bla bla. An und für sich hast du in jedem Teil bezahlt für pro Rasse 2, 3 neuen Einheiten und rumexperimentiere in Story. Ich fand's nicht gut. Okay, gut. Ich hab's nicht gespielt, ich kann nichts sagen. Ich wollte nämlich gerade sagen, so das ist so RTS ist so nicht meins. Ist echt nicht so meins. Ich mag das Genre, aber ganz ehrlich, mir innerhalb von 3 Jahren 3 Spiele zu verkaufen, die quasi ein Spiel sind, gut gemolken, würde ich sagen. Blizzard. Ja, richtig. Gut gemolken. Gemolken, aber Blizzard. Und weil es Blizzard ist, ja, die dürfen das. Genauso wie Hideo Kojima, der darf ja auch alles. Nur nicht bei Konami. Kurze Zwischenfrage. Weil wegen Anfang des Podcasts oder so, hat Blizzard so halbwegs irgendwie Preissenkungen in irgendeiner Form? Keine Ahnung. In der Regel? Langsam über Zeit, glaube ich. Ja, keine Ahnung. Nee, weil es ist wirklich, weil ich schiel ja wirklich Richtung Overwatch. Es ist halt nur so, es ist einfach noch viel zu früh. Unsere höchste Hoffnung ist, im Einzelhandel eine Kopie zu erwerben für einen günstigeren Preis. In was Handel? Im Einzelhandel. Ach so, der Töne, das war gerade Paketverlust für mich. Deswegen. Ja, wir brauchen halt eine Hardcover-Copy, brauchen wir. Die haben wir eine höhere Chance zum Preis. Ja, stimmt. Also für einen günstigen Preis zu kriegen. Das könnte schon eher sein. Weil ja, ist das Problem. Sachen, die nicht auf Steam sind, da bleiben die Preise um einiges fester dabei. Und besonders Blizzard, die sind ziemlich hartnäckig. Aber naja, es ist halt die Marke, die hat sich darauf erkämpft, die kann das. Ja. Ich bin jetzt so zu dem Punkt, ich habe bloß mitbekommen, dass TF2 jetzt versuchen wird, Overwatch zu countern mit irgendwie dem nächsten Patch, der dick was macht und wahrscheinlich Overwatch Competitive selber nochmal oder sonst was zu kopieren. Ein bisschen mehr. Wahrscheinlich. Wer weiß, also vielleicht wird das ja was Gutes und dann könnte es wenigstens gut genug sein für die Zeit, bis selbst Blizzard was günstiger macht, um mit TF2 auszuhalten. Also wenn zwei sich streiten, können wir bloß gewinnen, oder? Ja, ich bin sowieso schon ein bisschen, wenn Rabatte kommen, bin ich sowieso schon ein bisschen guter Dinge. Weil ganz, sind wir doch mal ehrlich, die Rabatte werden sie wahrscheinlich sowieso nur über ihren Battle.net-Shop oder so in irgendeiner Form geben. Aber ja, da kostet ja schon mal die normale Version nur 40 Tacken. Ist mir aber ehrlich gesagt immer noch zu viel für Overwatch. Da kann man mich jetzt picky nennen, aber es ist so 30, unscheiß, bei 30 hätte ich mit mir reden lassen können. Hätte ich wirklich mit mir reden lassen können, aber 40 ist mir, jetzt kann natürlich jeder sagen, es sind immer nur 10 Euro. Ja, es sind halt eben fucking 10 Euro. Ja, richtig, genau, es sind halt fucking 10 Euro. Aber pass mal auf, jetzt ist es ich so. Ich sehe es auf dem ähnlichen Niveau wie Rocket League. Ja, echt? Also ich sehe es auch ähnlich wie Rocket League. Also 20 so Euro, vom ja, so vom Inhalt und vom Spielspaßfaktor. 20 Euro würde ich sagen, also würde ich da immer noch nicht für zahlen, aber würde ich sagen, das ist definitiv eine okayere Richtung. Bei 20 Euro könntest du, wenn du einen guten Tag hast, echt so drüber nachdenken, ja, fuck it, nimmst du mit. So. Nein, aber Hauptproblem ist ja, deswegen meinte ich ja, die Rabatte gibt es wahrscheinlich ja nur im Battle.net-Shop selber. Problem ist, egal wo du außerhalb suchst, du findest eigentlich fast nur die Origins Edition. Ja. Und die kostet 60. Und das Tolle ist, Freunde aus unserem gemeinsamen Freundeskreis sagten mir mal, als das Spiel rauskam, hey Angelo, wir haben Bock, das mit dir zusammen dann über Konsole zu zocken. Ah, ja, ja. Hol dir das doch für 10 Euro im GameStop. Und ich sag, was, das kostet nur 10 Euro im GameStop? Ja, klar, du musst einfach nur 2 Spiele von der und der Liste mitbringen. Dann sag ich, Moment. Ich muss also 2 Spiele abgeben, die ich für einen Vollpreis gekauft habe, weil es die noch nicht reduziert gibt, weil die erst letzten Monat rausgekommen sind, weil das diese Liste umfängt. Ja. Und muss dann noch 10 Euro draufzahlen für ein Spiel, das mir keine 5 Euro wert ist. Nein. Ja. Ja. So viel zu, oh, da konnte man die festen Spiele noch verkaufen. Ja. Moment. Ich rede hier von Klassikern. Von guten Spielen. Du sparst bei Steam mehr, als du jemals einnehmen würdest bei Verkaufen von den Spielen, wieder nach all den Jahren. Ich habe Civilization 2, PlayStation 1 Version, damals für, also gut geschossen, für, ich glaube, 30 Euro. Warte. Und hab's verkauft für 60. Manchmal gibt's Ausnahmen. Ich habe auch noch Dirge of Cerberus, was irgendwie das wert sein soll. Dirge of Cerberus? Das tut mir leid, da kriegst du keinen Cent. Ich glaube, es war, weil irgendwie die Produktionsreihe ziemlich scheiße klein und Fanboys. Dafür kriegst du keinen Cent mehr, ich nehm's für 10. Das ist völlig wertlos, 1 Million. Das ist vollkommen wertlos, komm schon, 1,5. Hä, wie, 1000? Nein, Million. You get it, bruh. Oder ein Dutzend. Nee, aber es ist halt, Preispolitik, wie gesagt, ist so ein bisschen... Es ist halt, wie es ist. Offene Marktwirtschaft, bla bla fucking bla. Es ist leider, wie es ist. Natürlich meistens sehr, sehr ungünstig für den Konsumenten. Ich bin jetzt aber ein bisschen froh, ich habe Alien Isolation günstig geschossen für mich. Finde ich. Ja, genau, das ist auch ein anderer Punkt. Wir wollen ja nicht über Geld reden. Collectors, nein, jetzt ohne Scheiß, Collectors, ja, wieso? Es sind offenstehende Preise. Wir müssen ja nicht über das, was wir ausgeben oder so, sondern halt nur, wie es halt hier steht. Die Isolation Collection, hört ihr mich überhaupt noch? Ja, du hattest dazwischendurch gerade so ein bisschen wapp. Achso, ja. Also Paketverlust, weil Steam-Seite geladen wird. Ja, dann mach sie aus. Ja, ich musste doch gerade den Preis googeln. Es ist auch egal. Jedenfalls, ja, die Isolation Collection, 1374. Ist immer noch nix. Doch, ich hab's gehört. Alles gut. Warum wurde dann der hier gemacht? Das musst du den fragen. Ich weiß nicht, ob er jetzt links oder rechts neben mir ist. Aber ich meine, hör auf zu googeln, wenn du scheiße läufst. Den da unten. Okay, gut. Jedenfalls die eine Collection halt eben, ich glaube so 1,20 Euro mehr mit allen DLCs und das normale Hauptspiel dann halt nur 1,20 Euro weniger. So Wo ist da Value gegen Nutzen? Wo ist da? Wenn es dir gefallen würde, ist ja gut. Aber sonst ist es ja so, dieses, ich habe noch mehr gezahlt für ein Spiel, was ich eigentlich mir so nicht gefallen habe. Ja. Oh. Und ich glaube, du hast ja bessere DLCs dabei als bloß ein anderes Cape oder sowas, oder? Ja, ein paar mehr Karten für Überlebensmodus, was mich eigentlich immer recht anspricht. Fuck yeah. Eigentlich. Bei Left 4 Dead witzigerweise nicht, da fand ich es mal langweilig. Ich war gerade einfach nur so, das kann man jetzt im Podcast jetzt nicht sehen, aber wenn man einfach nur die beiden Blicke nur so kombiniert, so dieses so, warum lebst du eigentlich? So. Das ist genau die Frage. Warum lebst du aber eigentlich? Hey, wo wir doch gerade bei Alien sind, könnten wir oh, Jesus. Weiter zu gehen, oder? Möchtest du etwa Aliens nochmal besprechen? Ja, ich möchte Aliens nein, neu besprechen. Aber. Ich bin für ein Unskexit. So. Okay, voten wir. Eine kleine Minderheit, kleine Mindermehrheit reicht ja. Okay, cool, er ist raus. So. Ich hatte den Gedanken gehabt, dass wir irgendwann, sobald wir, was weiß ich, 25 haben, eine kurze Neuverteilung oder so, das machen halt. Du meinst? Jeder sich eins guckt, was irgendwie schlechten Platz hat und neu verteilen. Nein. Dann macht die ganze Liste keinen Sinn. Das mehr. Macht die ganze Liste kaputt, das kannst du nicht machen. Ich finde, ja, ich aber finde neu wohl voten die Grundidee Wild Tales hinterher nochmal neu einzureihen ganz gut, weil Wild Tales den Vorteil hat in einem solchen Listensystem, es war zuerst da, es war da, Punkt. Man hätte sich direkt drei Filme angucken müssen und die ranken. Nee, da ist das Problem jetzt eher, dass Marek und Ansgar unglaublich hinter dem Film her sind und sobald einer von den beiden drin ist, ist alles, oh, Wild Tales ist besser, Wild Tales ist besser. Hey, weißt kein du, Problem, aber, weißt du, die sind weißt, heute nicht da. Weißt du aber, wo das in einem Jahr, 2, 3, 5, 8 Jahren, keine Ahnung, wie lange wir dafür brauchen werden, bis die Liste 5. mal fertig ist? Immer noch Platz 1, weil bei den Voting-Systemen du hast immer einen, der nicht eine 1 wählt, also ist es eine 2. Nein. Es ist egal. Worauf ich hinaus wollte, war, so glaubst du wirklich, die haben dann irgendwie noch zu dem Zeitpunkt irgendwie noch genau im Kopf, was wir in diesem Film vorkam und finden den da oder dann immer noch genauso gut wie jetzt? Bezweifle ich dann doch ein bisschen. Ja. Wild Tales wird hinterher neu eingeordnet, Punkt. Weil sie müssen sich nicht an den Film erinnern, sie müssen sich so bloß erinnern, dass sie so überzeugt waren vom Film. Und das reicht dann, um eine eigene Position einzunehmen. Das glaube ich nicht. Ich weiß es natürlich nicht, aber das glaube ich so. Okay, aber egal. Aber ich glaube, wir sind beim Thema Film, oder? Ja, also deshalb. Letzte Woche hatten wir Aliens. Diese Woche hatten wir Leon, der Profi. Nämlich wir gucken uns jede Woche einen Film an. Aus der Liste der 250 besten Filme der Welt. Laut IMDb. Das hat nichts mit Bisexuellen oder Schwulen zu tun, ne? Was? Nach dem Actionkracher der letzten Woche haben wir einen Actionkracher dieser Woche. Leon, der Profi. Mit Jean Reno und einigen anderen Leuten, die ich nicht aufzählen könnte. Den einen könnte dabei. Ich noch hinkriegen. Also erstens ist es Natalie Portman. Richtig. Und es ist... War das. Ah Gott, wie heißt er? Gary Oldman? Ja, Gary Oldman, der, genau. Oh ja. Warte. Ich wollte, ich bin ja nicht auf den Namen gekommen, ich wollte gerade den machen. Get stabbed, bitch. So. It's a ring trick. Also, die Geschichte geht, ach nee, bevor wir anfangen. Wie habt ihr den Film empfunden und so letztes Mal gesehen? Ich habe jetzt zum ersten Mal und frisch gesehen und ich muss sagen. Hast du ihn vorher nie gesehen? Nie gesehen. Deswegen, es gibt einen Grund, ich habe große Lücken in manchen Filmbereichen und so. Deshalb habe ich ja so gedacht, könnten wir mal die Liste machen und mit alle durchgehen, dass ich einen Antrieb dafür habe. Okay, also du hast also eine große Lücke in oder bei Filmen, die abends auf RTL 2 laufen. Das kann ich so zusammenfassen. Nehme ich zumindest mal an. Guck ich RTL? Ja, also ja, sag doch einfach ja. Nein. Er meinte ja. So. Nein. Ja, er meint ja. Philipp Buster, ich rede jetzt. Also Christian ist übrigens der einzige Mensch oder einer der wenigen Menschen auf der Welt, bei dem es stimmt, wenn er Nein sagt. Meint er ja. Gut, Leon der Profi. So. Gut, dass er das jetzt gerne haben. Aber ja, es ist ein richtig cooler Film, kann ich bloß den Leuten empfehlen. Ist vielleicht mit den Themen, die er anspricht, bei ein paar Leuten, die empfindlich sind in so der Sache, nicht wirklich gut zu befassen. Geht. Also ich fand den Film ich sag's mal so, ich war sehr erstaunt in der 8. Klasse, nee, in der 10. Klasse, genau, als wir den Film im Deutschunterricht für die Filmuntersuchung, also quasi so als Filmprojekt hatten und uns den kompletten Film angeguckt haben und den analysiert haben. Schnitt, Kameraführung, etc. Und ich fand ihn gut. Ich habe ihn davor schon gesehen, aber ich mag den Film. Ich mag den Film. Ja, ich mag ihn. Okay. Sven? Also, bei mir ist es ein bisschen zwiegespalten. Ich habe jetzt vorhin mal wieder ein bisschen reingeschaut. Also, ich konnte ihn jetzt nicht komplett gucken, zeittechnisch einfach nicht. Aber der lief vor 2 Wochen. Lass es jetzt 2 Wochen gewesen sein, kann ich jetzt nicht genau sagen. Lief er nochmal im Fernsehen und da habe ich mir nochmal halt das Ende, da habe ich praktisch rumgeswitcht und halt noch so die letzte halbe Stunde so Pi mal Daumen gesehen. Kann ich echt nur empfehlen. Ist jetzt nicht, also kann ich jetzt schon spoilern, aber ist jetzt natürlich jetzt für mich nicht der beste Film aller Zeiten, aber es ist doch eine sehr, sehr gute Abendunterhaltung. So viel kann ich schon mal zusammenfassen. Okay, das heißt, er landet schon mal nicht auf Platz 1. Danke dafür. Ja. Das ist korrekt. Dabei sind heute Ansgar und Marek nicht dabei. Es hätte funktionieren können. Tja. Es könnte noch auf 1 landen, wenn Sven Wurst 2 wählt und wir 1. Okay, muss ich. Das ist 1,33. Warte, dann muss ich korrigieren. So eine Sekunde. Ja, du willst bloß Whitetails verstecken und du Verbrecher. Wobei, egal, auf jeden Fall, der Film vom Inhalt her ist eigentlich relativ cool erzählt. Jean Reno spielt einen, ja, Assassin, Auftragskiller, wie auch immer man es nennen möchte. Cleaner. Ein was? Ein Cleaner. Ein Cleaner. Richtig, ein Cleaner, der für Wetwork gebucht wird, sozusagen. Und der übrigens eine unheimlich coole Bank hat in menschlicher Ressourcenform. Also es ist einer der coolsten Kumpels ever. Und der wird damit konfrontiert, dass ein kleines Mädchen quasi in vor seiner Wohnung steht. Das Ganze hat halt noch ein bisschen tiefgehenderen Hintergrund, wie war das jetzt nochmal? Die also, Familie des Kindes. Die Sache ist dieses... Dieses Mädchens wird... Mathilda. Richtig. Richtig. Das ist sie. Mathilda. Genau. Das war der Name, ja, der mir nicht einfiel. Sie hat eine richtig scheiß Familie. Ja, das ist so richtig. Sie hat eine richtig, richtig, richtig beschissene Familie. Ihr Vater ist irgendwie einer, der auf Drogen aufpassen sollte, den Scheiß aber geschnitten hat wie sonst was. Ja. Die Mutter, die aussieht wie Peggy Bundy. Ja. Der mir tatsächlich und Mathilda, am meisten leid tut, ist ihr Bruder. Weil sie... 4 Jahre alt. Sie sieht schon so extrem, extrem gekennzeichnet aus durch das, was sie umgibt. Und, also sie wirkt zumindest so. Und der Bruder ist hat auf mich einfach... Ist doch der kleine Bruder, oder? Ja, der ist nur 4 Jahre alt. Ja, ne? So, und der ist einfach so total, total unbefangen. Der ist... Naja, er ist halt 4 Jahre alt. So, und dann... Kladderbatz, Kladderbatz, Kladderbang. Piu, piu, piu, piu, piu, piu. Jetzt sollten wir so an Spoiler kommen. Es ist zwar früh im Film, aber trotzdem ist es sehr ausschlagkräftig und das sollte man einfach mal gesehen haben, wenn man nicht will. Also, Spoiler. Naja, ich glaube, das kommt im Trailer auch vor. Der hatte bitte ich Video auch zu sehen, aber... Ja, okay, Spoiler, genau, Spoiler. Egal. Spoiler. Ab jetzt erzählen wir einfach, was wir wollen. Richtig. Okay, nämlich, also George Clooney in dem Film und diese 2 Pferde, die sich hinterher als Elefanten herausstellen und die Giraffen töten. Und auf den Motorrädern, Alter. Auf den Motorrädern. Nur nee, auf dem das waren die Antilopen. Das waren die Antilopen. Aber ich fand's cool, dass die Brad Pitt als Granate gebraucht haben, um George Clooney zu töten. Das war... Oh, bam. Vor allem, wie es George Clooney auch immer wieder schafft, irgendwie so bisher in allen Filmen vorzukommen, die wir bisher angucken. Weißt du, das ist so... Ja, das ist der Wahnsinn. Ja, vielleicht sollten wir die Medikation wechseln, aber... Ja. Ich finde es übrigens toll, Brad Pitt, da passt auch der Brexit. Der Brexit, oh, na. Gut, okay, nein, der Brexit aber. Ist, wenn du dir was zu essen nimmst und gehst. Ja, das bye ist bye. Brad Pitt. Das ist der Brexit. Das ist unser persönlicher Brexit. Was der zu Brexit. Essen nehmen und gehen. Finde ich gut. Jo. Also, es ist eine scheiß Kacke und sie hat sich aber scheinbar ein bisschen angefreundet mit dem Nachbarn, der ein bisschen seltsam ist. So, hey, soll ich Milch mitbringen? Du trinkst ja immer so viel davon. Ja. Geht einkaufen, weil die zu Hause zu viel Stress hat. Währenddessen kommen da ein paar Leute nach Hause. Besonders da auch unser Freund Gary Oldman. Gary Oldman. Und, naja, es endet in einer ziemlichen Schießerei und Sauerei. Richtig, und die ganze Familie. Und während dann noch, während dann aber noch im Aufräumen oder sowas ist dahinter. Richtig. Kommt sie vorbei, merkt, dass das Scheiße ist, ist aber intelligent genug und reif genug, obwohl sie bloß 12 ist. Und geht dass ein paar sie einfach geradezu weiter. Weitergeht. Genau. Ja. Und dann ist dieser herzzerreißende Moment, wo einfach bloß, Leon hat das natürlich mitbekommen, aber der ist so, ja, warum soll ich mich einmischen? Das wäre die dumme Idee. Richtig, das wäre dazu. Ziemlich doof. Und dann steht da auf einmal eine 12-Jährige vor der Tür. Lass mich rein, Papa, lass mich rein. Bist du dieses so, fängt an zu, geh weg, oh. Geh weg, geh weg, geh. Wie sie langsam panisch wird und so. Also bitte, diese Szene und die Reihe davon, bitte. Blickwinkel und alles, das ist eine super geile Szene, super genial. Toll aufgenommen auf jeden Fall. Und dann macht er halt die Tür auf, lässt sie rein und die Leute auf dem Flur checken so, okay, sie gehört zu ihm, sie gehört nicht zur Familie, alles ist gut. Na, und naja, sie geht dann richtig daran kaputt. Richtig, und zuerst ist es so, dieses Leon sagt ja, ja, okay, du kannst nicht lange bleiben, und dann sagt sie, ja, aber für die Nacht, ich weiß nicht, wo ich hin soll und bla, und dann, ja, du musst dir eine andere Bleibe suchen, hast du eine Tante, eine Oma, keine Ahnung, irgendwen, und so, nein, hab ich nicht, und dann so, ja, genau, ich hab keine Freunde, ich hab keine Familie, alles ist tot, oh, mein Bruder. Und wenn du dich nicht um mich kümmerst, dann hättest du mich auch draußen stehen lassen können. Richtig, genau, und dann kommt halt so dieses so, hey, so assi, ey. Richtig, hey, aber im Endeffekt hat sie ja recht. Ja, ne? Natürlich, so. Aber die ist so assi aus seiner Sicht, so, und, ey, du hast mich reingelassen, jetzt kannst du dich um mich kümmern. Und dann kommen sie zuerst zu diesem ersten Deal dieser besonderen Freundschaft, sag ich jetzt mal, nämlich so dieses, okay, gut, du räumst hier auf und holst Milch und ich lass dich hier wohnen. So. Irgendwann findet sie aber raus, dass er einen besonderen Job hat. findet aber gleichzeitig auch raus, dass er nicht lesen kann. Also bringt sie ihm Lesen bei und lässt sich von ihm beibringen, wie man Leute tötet. Weil sie nicht das Geld hat, um den Kerl umzubringen. Richtig, der weil sie nämlich das ganze Drogengeld das dabei hat. Ja, aber das Wichtige war noch die Sache halt dieses, weil worum es ihr geht. Ihr Vater war ein scheiß Drecksgeld, ja. Der hätte sie demnächst eh platt gemacht. Genau. Ihre Schwester ist eine fettärschige Schlampe, der ist ihr auch egal. Ja. Die Mutter, das ist nicht mal die richtige Mutter. So. Und das ging ihr nur die Schwester ist nur eine Halbschwester und nicht von der guten Hälfte. Mhm. So, das heißt, der Einzige, um den es geht, zur Rache oder so, ist der kleine Bruder, der wirklich ein guter Junge war, obwohl er bloß 4 war und jung. Und was hat er getan, dass er umgebracht werden sollte oder so? Er war da. Richtig. Und das möchte sie halt rächen, findet dann auf Umweg auch raus, dass das ein Polizist war, der da umgebracht hat. Richtig. Die waren. Oh Scheiße. Die waren aber auch von der DEA, oder? Ja, aber was war das nochmal? Drogen, Antidrogen-Dingens. Ja, ja. Dass sie Antidrogen. Ja, das war, glaube ich, der Witz daran, dass sie halt wirklich auch von der DEA waren, ne? Ja, klar, der Typ, der nimmt Drogen ohne Ende und ist bei der DEA, ja, das ist. Deswegen. Nee, und dann, wie gesagt, fängt er an, ihr quasi beizubringen, zuallererst, wie man zum Beispiel mit einem Scharfschützengewehr umgeht. Und dann sagte sie, hey, ich dachte, ich fange mit was Einfachem an, wie einem Messer. Und dann bringt er ihr direkt bei, nein, du fängst so weit weg an wie möglich. Zum Nahkampf gehen wir ganz am Schluss, weil das ist halt das Tödlichste für dich selbst. Irgendwo ist es logisch, ne? Aber er bringt einem Kind bei und gleichzeitig auch in diesem Dialog dem Zuschauer, es macht Sinn, dass sie jetzt gerade diesen riesengroßen Kravenzmann mitten auf dem Dach hat und da irgendeinen Jogger im Park erschießen soll. Vor allem irgendein so, ja. Such dir einen aus, irgendein. Nein, das Visier noch nicht aufmachen, reflektiert die Sonne und so weiter und so weiter. Richtig großartig. Dann kriegt sie irgendwann ihre eigene Pistole. Ah, und sie liebt das Teil. Die hat da ihre eigene kleine Tasche für. Ja, aber die Sache ist halt auch die Beziehung zwischen denen, wie sie sich entwickelt. Ja. Nicht nur, dass sie halt ausgebildet wird, sondern sie hilft ihm auch, richtig, lesen zu lernen, genau, dabei. Weil er ist halt auf seine eigene Weise irgendwie von manchen Teilen der Welt halt fremd. Und es ist so ein kleines bisschen so, das Biest zu zähmen, halt ihm doch die menschliche Sache und wieder zu einem Menschen zu machen, weil er so viele Jahre einfach bloß nur der Mörder war und sich von allem ferngehalten hat, nicht, außer unglaubliche Mengen von Milch zu trinken. Ja, unglaubliche Mengen von Milch zu trinken und eine Gefühlsebenenbeziehung, also jetzt ohne irgendwie sexuell oder in irgendeiner Art pervers zu sein, mit einer Pflanze eingegangen ist. Seine Pflanze ist sein bester Freund, bis auf seinen Banker. Und es gibt diesen tollen Spruch, den er sagt. Sie sagt, hey, warum erlaubst du der Pflanze nicht groß zu werden und zu wachsen, indem du sie irgendwo anpflanzt? Und dann sagt er, die Pflanze ist wie ich, sie hat keine Wurzeln. Ich find's gut. Aha. Kurze Handbewegung, so, oh, shit, got dropped. Oh, shit. So, aber es ist halt auch viele witzige Elemente und ich glaube, wir sagen nicht viel mehr, außer dass irgendwann beginnt sie halt damit zu versuchen, den Kerl umzubringen und ab da wird's richtig passieren toll. Ein paar Sachen. Stichwort. Besonders, ich weiß nicht, wie... Ringtrick. Ich weiß noch nicht, wie du so positiv zu dem Banker bist. Ich hatte so das ganze Gefühl, so als es anfing mit dem Banker und so, dass sie es der hat keinen Bock, Leon das Geld zu geben. War einfach dieses, irgendwas passiert und dann plötzlich, ja, du weißt doch das ganze Geld, was ich bei dir habe und über die Jahre, was sich gesammelt hat. Du weißt doch, das hast du ja hinten in der Hinterhand, ja? Ja. Demnächst brauche ich das vielleicht. Und du denkst dir, oh scheiße, wird damit was kommen? Aber ob da was gekommen ist oder nicht, müsst ihr den Film sehen. Das ist richtig. Aber was ich vorher meinte, was vielleicht nicht für alle Leute sind, ist die Sache, weil was passiert natürlich zwischen einem jungen Mädel und einem Kerl, der ihr was beibringt und nahe Beziehungen und die Enge, die er kommt und auch eine Notlage, die so dahin ist und die Einsamkeit, dass Familie tot ist. Es wird zum Glück nicht grafisch in den Sachen, aber wenn es einfach bloß ein 12-jähriges Mädchen und ein, wie alt war der Kerl da? Puh, seinen guten 40ern? Er ist Jean Reno, der sah immer alt aus. Ja, das ist richtig. Also lass Leon mal Ende 30, Anfang 40 sein, so. Ich hätte so Mitte 30 geschätzt, wenn er ein scheiß Leben gehabt hat. Deswegen trotzdem, 12 zu dem, so, ja, wie war es nochmal? Halbes plus 7? Nee, kommt nicht so ganz hin. Nee. Deswegen, diese ganze Situation, aber es erscheint ein kleines bisschen richtig einfach bloß dadurch, durch diese Unterschiede, weil sie ist für ihr Alter sehr reif und er ist aufgrund der Sache, dass er halt sich emotional und so abgeschottet hat, während er im Prozess war zu reifen damit, wirkt er jünger, die Elemente angeht. Deswegen fand ich richtig gut diesen einen Moment, wo er das auch so gesagt hat, so, wir sollten das vielleicht lassen, vielleicht ein paar Jahre, bis ein bisschen mehr aufgewachsen wird und so. Und dann, ja was, ich bin schon erwachsen, sagt sie, ich werde bloß älter mit den Jahren. Und dann, ja nee, bei mir ist es andersrum. Ich muss vielleicht ein bisschen aufwachsen erstmal. Okay, sehr schön. Deswegen, na, es ist ein schöner Film, diese lebhaften Momente ist das Ganze. Es hat auch richtig viel Humor und aber auch Theatralik, es ist bittersüß in dem, was es ist eigentlich. Ich mag die Szene, als sie sich in diesem Motel oder was einschreiben für eine Nacht. Und sie drückt dem Portier rein, so, ich bin nicht seine Tochter, ich bin seine Geliebte. Und der Typ guckt nur so, ich weiß nicht, keine Ahnung, es ist so eine Szene gewesen. Ich schäme mich nicht oft fremd. Aber das war so ein Moment, wo ich mir dachte, wow, Drehbuchautor. Geht gut. Also sie hat auch ab und an ein bisschen was Unreife gezeigt, noch so dahin. Sie ja, war halt noch nicht so ganz fertig mit dem anderen. Ich meine, aber im Endeffekt, halt, wie sie aber auch im Endeffekt hat sie 12, 13. Sie war 12, hat sie gesagt. Ja, sie ist 12 am Anfang. Kann sein, sie hat doch zwischendurch Geburtstag. Ja. Nee, deswegen, die blieb ja nicht die ganze Zeit 12. Aber sie war doch 18. Ja, aber die ist nicht sehr viel älter, dann ist sie 13. Und dann... Ne? Aber, ja, das macht das Ganze. Ja, drin. aber keine weitere Information. Was ich noch sagen wollte ist, sie beweist zwischendurch definitiv Reife, Verstand und ist tatsächlich ein Smartass, aber man merkt auch an Ecken und Enden, an der Rolle, ja, es ist definitiv trotzdem noch ein Kind. Ne? Also, es hält sich so die Waage. Ich meine, sie erwähnt es ja auch selber damit, dass sie zum ersten Mal verliebt ist und dass da halt das erste Mal mit den Gefühlen zurechtkommen, ist wahrscheinlich das Problem, weil vom Kopf her und in dem Wissen, was und wie die Welt funktioniert, hat sie. Bloß sie, dass das erste Mal für sie ist es halt, die persönliche Erfahrung fehlt mit den Dingen. Was mit 12, 13? Kann man ehrlich nachhalten. Ich wollte sagen, was mit 12, 13 irgendwie so... Nicht. Ja, aber 12, 13 in dem scheiß Haushalt. Ja, klar, aber ich meine jetzt so... Ist egal, wenn Anakin rausgefunden hätte, dass Leon der Profi mit Padme fast, nöcke, dann, aber hallo. Ja, nee. Dann war Anakin tot. Warte, Anakin ja, ist tot. Eine Kugel mit schneller als Schallgeschwindigkeit wird er wohl nicht mit einem Lichtschwert parieren können. Doch. Nö. Doch. Das behalten wir uns für den nächsten Knackpunkt. Hat er jetzt nö gesagt? Habe ich das nur verpasst wegen Datenverlust, oder? Ja, nö. Doch. Nö. Doch. Nein. Doch. Ich muss recherchieren. Alter, doch! Ich muss recherchieren! Hallo, die schnellste die parieren schon nicht jeden verdammten Blasterschuss und Blasterschüsse sind so unglaublich langsam im Vergleich. Ja, aber du versuchst gerade... Es ist Film! Natürlich pariert er das. Du versuchst gerade Physik mit Mambo Jumbo, dass sich irgendwer aus der Feder und aus der... Ich wollte gerade sagen, du versuchst gerade Wissenschaft mit Weltraumzauberern mit Lichtschwertern zu vergleichen. Deswegen... Kommt schon, gebt eure Nerdkarten. Nein. Ihr wollt nicht sinnlose Diskussionen machen, gebt eure Nerdkarten. Nein. Doch? Nein. Ihr wollt nicht, dass du was Nerds tun. Ja, dann nein. Gebt her. So, nächstes Mal. Nein. Boah, ich werde fürs nächste Mal eine so große Nerdkarte machen und werde sie jedes Mal in die Kamera halten. Sie wird die Kamera sein. Ja. Zweifel ich dran. Aber Kudos für dich, wenn du es machst. Aber wir können es ja mal versuchen, langsam in die Liste einzuordnen. Schauen wir denn mal, was hatten wir da? Wildtales. Können wir denn bitte kurz über die Endszene reden, die ja mal sowas von geil war? Nein, tun wir nicht. Das komplette Ende haben wir nie angesprochen. Weil ein bisschen sollte man ja lassen, wo es den Eindruck macht. Okay, warte. Dann mach ich es jetzt mal spoilerfrei. Er zieht am Ende eine Sache durch, die an Dreistigkeit nicht zu überbieten ist, die ich selber never ever machen würde. Vor allem nicht in der Situation und mit, sagen wir mal, mit einem gewissen Stresslevel. Die aber mehr als nur ein Chapeau von mir bekommt. Das ist richtig. Leute, er knallt sie. Gut. Nein, tut er nicht. Hey, aber wenigstens verhütet er. Ach nee. Verhütung ist wichtig. So. Wegen AIDS and shit. So, aber die Liste, wo es eigentlich... Because of AIDS! Ja, es sind gute Szenen, besonders die kompletten letzten 20 Minuten alleine sind sehr, sehr sehenswert. Das ist richtig. Schwierig. Finde ich ihn besser als... Bei mir ist das Problem, weil die meisten anderen Filme habe ich ja vorher einmal schon gesehen gehabt. Das heißt, jetzt einzuordnen, einen, der so ganz frisch und neu ist und dadurch ein bisschen okay. Schwerer wirkt. Okay, ich hab meinen Platz. Ich hab heute echt das Gefühl, entweder ziehe ich den Schnitt extrem nach oben oder extrem nach unten. Ja, das werden wir dann sehen. Ja, ich habe meine Nummer. Ja, Christian, fang an. Okay. Mein neuer Platz ist Nummer 5. Gerade so unter Indiana Jones und der letzte Kreuzzug und doch einen Hauch besser als Terminator 1. Klar. Ich zweifle nicht, dass Terminator 2 da wahrscheinlich drüber kommen wird, aber das ist meine Punkt. Okay. 5 von mir. Ich muss kurz Sven, was hast du? Das ist meine neue Nummer 4. Also besser als Indiana Jones und letztes Kreuzzug. Ja. Okay. Okay. Und Angelo, bist du mitten in der Mitte? Neue Nummer 3? Oh, shit, neue Nummer 3. Besser als Alien? Was ist los, ey? Trotz all der Aufregung? Wow. Das heißt, wir sind bei einer 12. Woo. Das heißt, durch 3 geteilt haben wir eine 4. Mal, unser raus, neuer Platz 4, besser als Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Cool. Demokratie kann doch manchmal gewinnen. Ich verkacke bloß gerade. Du hast doch den Seehund gehört. So. Das war eine Mischung aus Leo, Seerobbe, der Profi, Seehund und... Unser neuer Platz 4. Meine Damen, meine Herren, der sterbende Seeschwan. Delfin-Seeschwan-Robbe. Seeschwan-Robbe. So. Guin. Aber jetzt haben wir ja dann unser nächstes. Ich will. Ich hab schon... Oh. Du willst? Ich hab schon. Du hast schon? Natürlich hab ich schon mal, aber ihr habt öfter als ich. Fickt euch. Ich hab bisher nur ein einziges Mal gewürfelt. Warte. Okay, dann würfel. 1-3, Angelo. Dann würfel. 1-3, Angelo. 4-6, Sven. Sven. So. 250. 250? Oh. Nein. Also, ich musste eingeben, deswegen. 133. Was wäre die 230 so weit gewesen? Hä? Nein, 133. Ja, aber was wäre die 230 gewesen? Oh. Wir haben das erste Mal die Regel, dass ein Film erwischt wurde, den wir schon hatten, in ihren Augen. Echt? Das ist 133? Das heißt, es wird der nächste nach oben, den wir nicht haben. Goldrausch von 1925. Gold was? Was? What the fuck ist Gold das? Gold was? Einfach nur Gold? Gold oder? Was? Charlie Chaplin! Nein, ich brauche den Titel nochmal. Gold oder was war das jetzt? Goldrausch. Ach, Goldrausch, ah. Okay. Ah, okay. Goldrausch 1929. Gut. Mit Charlie Chaplin. Okay. Es ist endlich und den mal ein Charlie Chaplin Film. Schwarz-Weiß. Ist das Platz 132? Wahrscheinlich ein Stummfilm. Hab ich jetzt gerade nicht mehr geguckt. Wow, das heißt, also du hast 102. Also du hast die jetzt einfach irgendwie. Ja, 132, ja. Nein, er hat einfach den nächsthöheren genommen, den wir noch nicht hatten. Das hörte sich gerade Christian, was wäre denn 230 gewesen? 230. Deine Wahl wäre gewesen Schlacht um Algier. Ja, gut, ich bin für Charlie Chaplin. Ich bin von 1966. Charlie Chaplin. Chaplin. Wie viele Minuten ist der denn? Oh, 1 Stunde 35 Minuten. Voll geil. Zahle ich für ja die Zeit? Oh. Zahle ich ja nur für 5 Minuten Überlänge. Voll geil. Voll geil. Zählt nicht als Überlänge. Nee, war das nicht ab strikt 90 Minuten? Nein, ich glaube, es zählt immer nur als Überlänge. Ich glaube ab. Oder war das 2 Stunden? Nee, ab 100, ich glaube ab. Was? Keine Ahnung, frag mich doch nicht. Ab 100, doch, ich glaube ab 100 war es tatsächlich Überlänge. Das heißt also, der liegt 5 Minuten drunter. Top. Tja, aber das heißt, bis zum nächsten Mal müssen wir alle uns kleine schwarze Schnurrbärte wachsen lassen. Und eine Melone tragen. Oder einen Seitenscheitel, werden sehen. Wir gucken nicht. Nein, es ist nicht der große Diktator. Ich weiß. Mensch. Das Schlimme ist, es ist Goldrausch und da sieht man den Tramp mit einer Decke im Schnee sitzen. Kannst du aufhören zu spoilern? Deswegen, das ist bloß das Poster. Das hat er doch schon offen, das sehen die Leute. Verstehe ich nicht, was? Aber also ich sage, er möchte wegen Goldgier irgendwie zum Yukon oder so, läuft aber zu weit nach Norden, kommt zum Nordpol und klaut das Gold von Santa. Voll gute Story. Finde ich gut. Kaufe ich nicht. Ja, stell dir vor, wie lange eins. Der beim Watscheln. Wenn das die Story ist, Platz 1. Ganz ehrlich, ohne Scheiß. Er watschelt zum Nordpol und klaut Santa das Gold, Platz 1. Und schlägt ihn in die Eier. Oh, Platz minus 1. Er ist so gut, er wird immer auf Platz 1 sein. Ja, aber dann bleibt Wild Tales auf 1. Stick Punch to Santa! Ja. So, aber. Gut, da haben wir wieder mal was Schönes zum Freuen. Hätte ich nicht erwartet, so etwas so früh zu gucken, aber hey, es gibt ziemlich viele Charlie Chaplin-Filme, die gut beurteilt werden von allen. Ist ein Dick- und Doof-Film auf der nein. Reihe? Hm, wer weiß. Einfach mal nein. So, aber wir sind am Ende. Angelo, wo muss man dich denn liken, sharen, subscriben? Yeah, Mr. Zockerschock auf YouTube, auf Twitter, auf Facebook, auf Twitch, da heiße ich nur NoIdentity23, aber das interessiert keinen. Yeah, love, favor, subscribe, ich liebe euch alle. Der nächste. Zeigst du da auch, wie man sich schminkt, um eine Konturen oder so zu kriegen? Nein. Alter, ich habe gerade so viel Krebs einfach gekriegt, das ist der Wahnsinn. Er ist so süß. Boah, mir ist schon drittes Bein so wieder gewachsen, ey, so viel Krebs habe ich gerade. Das ist dein Penis, der gewachsen ist. Oh, war ja, stimmt, hast recht, Leute. Aber ich muss mich kratzen. Oder ich dachte, du meinst das Nasenbein. Sieht auf jeden Fall so aus. Warte mal, so ein Profil. So. So. Gut, uns findet man natürlich dann wieder an der normalen Stelle. Knackpunkt.net und unseren YouTube-Channel. Natürlich partiell getrennt zwischen Knackpunkt und Knackpunkt Gaming. Irgendwann im Laufe der Woche. Vielleicht nächstes Mal mit Minecraft. Vielleicht das nächste Mal mit Minecraft. Wer weiß. Oder was wir sonst im Steam-Sale gekauft haben. Richtig, wir haben uns Minecraft im Steam-Sale gekauft. Wann wird das eigentlich nächstes mal billiger? Es wird immer nur teurer. Aber darum geht's gar nicht. Und, auch Mails an nächstes Mal mit Christian Captain. Und Sven at knackpunkt.net. Mach richtig. Angelo auch. Angelo, stimmt. Angelo! Seit 8 Folgen nicht erwähnt. Angelo@knackpunkt.net. Da gehen auf meine fucking Mails ein. Ja, schreibt ihn. Er ist einsam. Er hat zwar bloß seine Frau und seine andere Frau und sonst was, aber schreibt ihn. Schreibt uns allen. Ich telefoniere den ganzen Tag mit Arschlöchern, die Probleme von mir gelöst haben wollen. Ich brauche keinen Kontakt. Verpisst euch. Schreibt Sven. Nein, ihr könnt mir ruhig schreiben. Schreibt mir. Da ist es safe, dass es gelöscht wird. Bin ich ganz sicher. Nein, jetzt im Ernst. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, gehabt euch wohl und ich schnitz weiter an meinem Charlie Chaplin Bart. Macht's gut. Ciao. Ciao.